Die USA und ihre Handlanger verdrehen die Tatsachen, als ob die Resolutionen für die Sanktionen gegen die DVJK, die sie unter Missbrauch des UNO-Sicherheitsrates zwangsweise verabschiedet haben, die Forderung der Völkergemeinschaft seien. In Zusammenhang damit veröffentlichte das Institut für internationale Fragen der DVJK am 18. Oktober ein Anklageblatt, um ihre verbrecherischen Taten zu enthüllen. Im Anklageblatt hieß es: Die Resolutionen für die Sanktionen gegen die DVIRK, die die USA und ihre Handlanger fabrizierten, sind böse verbrecherliche Dokumente, die die UNO-Charta und die völkerrechtlichen Normen missachten und die Souveränität eines unabhängigen Staates verletzen. Der Artikel 39 im Kapitel 7 der UNO-Charta betont, dass der UNO-Sicherheitsrat über die Existenz der Bedrohung des Friedens und der Zerstörung und der Aggressionshandlung gegen Frieden entscheidet, die Erhaltung und Wiederherstellung des internationalen Friedens und der Sicherheit empfiehlt und die Maßnahmen dazu ergreift. Unter Missbrauch dieses Artikels bezeichnen die USA die Atomteste, Satellitenstarte und Abschussteste an ballistischen Raketen der DVJK als Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit und verhängen unter Nutzung des Artikels 41 nichtmilitärische Maßnahmen wie Sanktionen über die DVJK. Hierbei möchte man fragen, ob es in der UNO-Charta, die aus 111 Artikeln in 19 Kapiteln besteht, oder den völkerrechtlichen Normen einen Artikel gibt, der eben den Atomtest, den Satellitenstart und den Abschusstest an ballistischer Rakete als Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit bezeichnet. Wenn der Atomtest, der Satellitenstart und der Abschusstest an ballistischer Rakete selbst die Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit darstellen sollten, müssen vor allem die ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates, die bisher insgesamt 2000 Mal Atomteste vorgenommen und über 7000 Erdsatelliten gestartet haben und regelmäßig die Abschussteste an interkontinentalen ballistischen Raketen mit der Reichweite von mehr als 10.000 Kilometer durchführen, als Objekt der Sanktionen problematisiert werden. Die von den USA und ihren Handlangern fabrizierten Resolutionen für die Sanktionen gegen die DVIRK verstoßen gegen die Klausel 3, Artikel 1, Kapitel 1 der UNO-Charta, die Klausel 2, Artikel 1 und die Klausel 1, Artikel 2 der Internationalen Konvention über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, den Artikel 110 der UNO-Konvention über Seegesetz und den Artikel 15 der Konvention über das offene Meer. Die Resolutionen, die solche völkerrechtliche Normen missachten, gehen von der grausamen Absicht dazu aus, mit allen Mitteln und Methoden die regelmäßigen wirtschaftlichen Tätigkeiten der DVIRK zu sperren und diese um das Existenz-, das Lebens- und das Entwicklungsrecht zu bringen. Die Anti-DVIRK-Sanktionen der USA und ihrer Handlanger sind widerrechtliche, verbrecherische Handlungen, die ungeachtet der Gerechtigkeit und Unparteilichkeit der Grundprinzipien für die Tätigkeit des UNO-Sicherheitsrates ihre räuberische Logik zur einzigen Weltnorm zu machen. Sie bezeichneten den Start des Erdbeobachtungssatelliten der DVJK Kwangmyongsong 3 Nummer 2 und begründet als Start einer Langstreckenrakete und fabrizierten im Januar 2013 die Resolution Nummer 2087. In der Resolution Nummer 2270 schrieben sie fest, dass Korea die technischen Zusammenarbeiten aller Formen in Bezug auf den Start mit Hilfe der Technik der ballistischen Rakete verboten sind, auch wenn es sich dabei um Satellitenstart oder Flugkörper im Weltraum handelt. Dadurch offenbarten sie ihre dunkle Absicht und ignorierten völlig das Recht der DVJK auf die Weltraumnutzung zu friedlichen Zwecken und den Weltraumvertrag selbst. Außerdem verletzten die USA die Völkerrechte in grober Weise und wenden Dutzende Gesetze für Separatsanktionen gegen die DVJK an. Das Geschrei der Obama-Administration, die lautstark von den lückenlosen Sanktionen und Blockaden gegen die DVJK redet, ist bloß die letzte Klage derjenigen, die über die enorme Macht von Sungun Korea, der Atommacht mit strategischen Raketen im Osten, erschrocken sind. Die Anti-DVJK-Sanktionen würden den feindseligen Kräften keinen Nutzen bringen und sie werden letzten Endes einen schändlichen totalen Bankrott erleben.